Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37528. Weihnachten steht ja wieder einmal vor der Tür. Viele bestellen ja ihre Geschenke online, statt sich durch überfüllte Läden zu quälen. Aber der Kauf über das Internet kann auch die schönste Weihnachtsüberraschung zunichte machen. Wieso, fragen Sie? Also, das Internet ist wie ein Dorf. Na gut, ein sehr großes Dorf, aber dort bilden sich immer größere sogenannte soziale Netzwerke. Aufgaben, die früher Vereine oder Dorfgemeinschaften wahrnahmen, werden heute virtuell über Facebook, Xing oder so ähnlich abgewickelt. Das größte und bekannteste virtuelle Dorf ist eben Facebook mit etwa 50 Millionen Mitgliedern. Diese bilden dort Gruppen, Freundeskreise genannt. Es werden Kontakte geknüpft und über Vorlieben, Jobs und Hobbys kommuniziert. Vorlieben und Fähigkeiten werden eben Dorfgespräch. Facebook hat aber ein Problem. Es hat zwar fast so viele Mitglieder wie Italien Einwohner hat, jedoch mit den Umsätzen sieht es mau aus. Werbung auf den Seiten wird von den Mitgliedern einfach nicht angeklickt. Also ist mit den ungeliebten Bannern kein Geld zu verdienen. Mit Leuchtfeuern will Facebook seinen Umsatz jetzt anheizen. Die sogenannten Beacons funktionieren anwenderbezogen. Kauft ein Mitglied etwas bei einem kooperierenden Online-Händler, so wird seine Facebook-Aktivitätenliste um den erworbenen Gegenstand erweitert. Das Internetportal verspricht den Händlern, dass das wie eine Kaufempfehlung wirkt, denn diese Aktivitätenlisten sehen ja alle Mitglieder eines Freundeskreises. Es ist allerdings zu befürchten, dass diese Leuchtfeuer den Geschenkeumsatz der kooperierenden Online-Händler nicht wirklich ankurbelt, denn auch jedes gekaufte Geschenk taucht ja auf der Liste auf. Jeder im Freundeskreis sieht die erworbenen Waren und kann online nachschauen, ob seine Wünsche in Erfüllung gehen. Wo, so fragen sich natürlich viele, wo bleiben denn da die freudigen Überraschungen? Digitales Logbuch. Name Schmitz. Heinz. File closed.